Hörspiel. Guten Abend. Lesen lernen, wir haben gerade in den WDR3 Resonanzen darüber gesprochen, ist eine wichtige Kulturtechnik. Denken, eine andere, vielleicht die wichtigste Kulturtechnik überhaupt für ein tolerantes, ein demokratisches Miteinander und Sein. Doch wie vermittelt man genau diesen Geist der Freiheit jungen Menschen, die in einer Diktatur aufwachsen und nie etwas anderes erlebt haben? Inga Lisengewitsch hat es herausgefunden im Binnenstaat Belarus und dort in Minsk, in der Hauptstadt. 2003 ließ dort der Diktator Lukaschenka ein aufmüpfiges Lyzeum schließen. Daraufhin organisierten sich Lehrer und Eltern auf eigene Faust. Seit nunmehr 14 Jahren versteckt sich dieses konspirative Gymnasium in einem Vorort der Hauptstadt. Im Lehrerkollegium einige der führenden Intellektuellen des Landes. Unterrichtssprache ist die Sprache der Opposition, das bei den Herrschenden verpönte Belarussisch. Unterrichtsstoff? Denken lernen. Es gab eine Versammlung, bei der unser Schulleiter eine Ansage gemacht hat. Ihr wisst ja, wie die Lage mit dem Jakub-Kolos-Lyzeum ist. Wenn etwas passiert, rennt einfach los. Egal wohin. Alle in verschiedene Richtungen. Wie kann man jakoś Niemcy do nas ставиться? Ці існують увогулі в цій люди? Ich frage mich, wie die Deutschen über uns denken. Ob sie überhaupt wissen, dass es uns gibt. Ich habe immer gedacht, dass sie sich für uns nicht interessieren. Noch mehr Russen sozusagen. Als ob wir gar nicht existieren. Was bislang über uns berichtet wurde, klang so, es gibt ein Land und in diesem Land gibt es ein Lyzeum. Und dieses Lyzeum möchte, dass man etwas über das Land erfährt. Denken lernen. Ein Underground-Gymnasium in Minsk. Feature von Inga Lisengewitsch. Einmal sind wir vom Bahnhof hergelaufen, Adelia und ich. Da wurden wir von einer Frau angesprochen. Sie fragte, ob wir zur Schule gehen. Die Sache ist die, hinter dem Lyzeum gibt es noch eine gewöhnliche Schule. Wir wussten nicht, was wir jetzt tun sollen. Die Frau folgte uns, aber wir können sie ja nicht zum Lyzeum führen. Also laufen wir eine Weile und bleiben dann stehen, als ob wir die Schnürsenkel zubinden. Sie überholt uns und läuft weiter. Vor uns sind aber noch andere Mitschüler, die diese Frau nicht bemerkt haben. Sie biegen zum Lyzeum ab. Und die Frau bleibt verblüfft stehen und schaut sich das Haus an. Sie fragt uns, ist das etwa eure Schule? Wir daraufhin, nein, wir wissen nicht, wohin diese Kinder gehen. Dann fragt sie, geht ihr denn zur Schule? Ja, wir gehen zur Schule. Wir laufen weiter, erstmal am Lyzeum vorbei. Aber was jetzt? Wir haben sie dann abgehängt und sind schnell von der anderen Seite auf den Hof. Sie hat es nicht bemerkt. Kommen Sie mit. Und wo ist Ihr Tee? Hallo, Kinder. Unser heutiges Thema ist wegweisend für unser Land. Der nationale Befreiungsaufstand 1863-64 unter der Führung von Kastus Kalinowski. Dieser Aufstand hatte die Errichtung eines Nationalstaats auf unserem Territorium zum Ziel. Das gefiel weder Warschau noch Russland. Und das ist bis heute so. Unsere Nachbarn wollen verhindern, dass wir Belarussen etwas Eigenes auf die Beine stellen. Entweder ihr seid mit uns Russen, oder ihr seid nicht mit uns. Dann seid ihr mit den Polen. Ihr wollt selbstständig sein? Das geht nicht. Kalinowski hat zum ersten Mal um Belarus gekämpft. Wen liebst du? Ich liebe Belarus, war sein Motto. Besser kann man die nationale Idee nicht formulieren. Stimmt's? Adas! Lass uns in der Literaturstunde das Gedicht singen. Mit dieser Gitarre wird es peinlich. Warte. Kommen Sie rein. Ich habe auch für Sie eine Tasse gespült. Hier gibt es Kaffee, Tee, Zucker. Bedienen Sie sich bitte. Wie lange arbeiten Sie schon im Lyzeum? Seit 2002. Другого, 2013 я его зачинили. 2003 wurden wir geschlossen. Also kennen Sie noch die Zeit vor der Schließung? Ja, ich habe noch in dem Schulgebäude gearbeitet. Dann wurde das Lyzeum geschlossen und wir haben im Partisanenstil weitergemacht. И на вулиці навод починали занятки, ви ж відеєте, мабуть, батьки робили лавки. Anfangs draußen auf Bänken. Dann haben wir Wohnungen gemietet. А потім по квартирах. Кілька годин, не кілька годин. So lief das einige Jahre, bis wir hier eingezogen sind. Мені обосновалися, як кажуть. У нас традиція. Ich arbeite nur samstags im Lyzeum und ich habe hier eine Tradition eingeführt. Samstags wird Speck gegessen. Wohlgemerkt, den Speck habe ich eigenhändig eingelegt. Frau Ludmila, könnten Sie ihn auspacken? Er ist doch schon geschnitten. Ich finde es aber schön, wenn Frauen denn etwas auspacken. Dann schneide ich mal das Brot. Sie sind zur Hälfte Ukrainerin und essen keinen Speck? Das geht doch nicht. Was essen Sie denn? Pizza? Gemüse? Gemüse? Das ist ein Problem. Alle wandern aus und werden da drüben verdorben. Wir warten immer auf die Samstage, weil Herr Valentin uns mit Speck verwöhnt. Probieren Sie mal, ob Sie hier den Pfeffer spüren. Ich probiere gerne. Schmeckt super. Mögen Sie Tee? Vielen Dank. Ich versuche immer, den Unterricht mit der Realität des heutigen Lebens zu verknüpfen, damit die Kinder bereit sind, zu diskutieren. Seit 15 Jahren wird in den Schulen vermittelt, dass der Kalinowski-Aufstand schlecht war. Wenn man ihn heute positiv darstellt, sehen die Machthaber das als Propaganda an. Beispielsweise für den ukrainischen Maidan, wo die Menschen rausgekommen sind und Nein gesagt haben. Sie vermitteln, dass man lieber die Klappe halten soll. Aber unsere Schüler lernen, dass man das Recht haben sollte, seine Meinung zu äußern. Musst du eh spielen. Manche Schüler wohnen auch hier. Ja, wir haben zwei Mädchen aus einer anderen Stadt und sie wohnen jetzt schon das zweite Jahr hier. Die beiden haben im ersten Stock ein kleines Zimmerchen mit einem Doppelstockbett. Und wir haben auch noch eine Katze. Sie heißt Ginseng. Wundern Sie sich nicht, wenn die Katze im Unterricht erscheint. Es ist ein richtiges Haus hier, wie bei einer Familie. Hier, nehmen Sie. Ich brühe mir Kaffee auf. Nadia und Dasha finden Sie beim vierten Jahrgang. Я просто не веду, с чего начать именно где найти эту оппозицию конкретно. Was am Lyzeum oppositionell ist, allein die Existenz des Lyzeums ist schon Ausdruck der Opposition. Die Machthaber wissen ja nicht, dass es existiert. Oder sie wissen es doch, aber nicht, wo es ist. Я думаю, напевно, може ведуть, але не ведуть, где, як и Es existiert irgendwo, aber momentan stört es sie nicht besonders. Also lassen Sie uns in Ruhe. Das Lyzeum gibt keine Statements ab. Es befindet sich nicht in der Öffentlichkeit in Belarus. Es bildet einfach gute Absolventen aus. Wir leben in unserer eigenen kleinen Welt. Wenn ich mit meinen Eltern spreche, vergleiche ich unser Jakob Gorlas Lyzeum mit Hogwarts aus Harry Potter. Keiner weiß, wo das Lyzeum ist. Außerdem gibt es hier besondere Lehrer und besondere Schüler. Wahrscheinlich hat jeder Zweite ein besonderes Talent. Und wir sind eine Familie und haben ein Haus. Genau wie Hogwarts. Nein. Amol, C, D, F. Es gab viele Gründe. Wir passten nicht in das System, das anfing, sich zu verändern. Wir haben als Bürgerinitiative angefangen, noch zu den Sowjetzeiten. Wir waren mit den vorhandenen Schulen sehr unzufrieden und wollten die Schule unserer Träume aufbauen. Jeder von uns hatte seinen eigenen Traum. Aber die Träume hatten auch etwas gemeinsam. Die Schule sollte in der belarussischen Sprache unterrichten und es sollte keine sowjetischen Dogmen mehr geben. Diese ganzen Lügen. All das, was die damaligen Schulen darstellten, sollte es nicht mehr geben. Das waren ideologische Anstalten, wo jede neue Generation eine Gehirnwäsche verpasst bekam, wo sie in totalitärem Geist erzogen wurden, im Geist der Apathie der Bürger, der Passivität und der Unterwürfigkeit gegenüber den Machthabern. Genau das wollten wir ändern. Und das wurde von unserem damaligen Bildungsministerium begrüßt. Wir wurden eine Art Pilotprojekt. Das ist unser legendärer Eingang. Jeden Morgen um 8 geht diese Tür auf und der erste Schüler tritt ein. Hier im Erdgeschoss ist der Unterrichtsraum des dritten Studienjahres. Sie haben einen recht großen Raum. Die sind relativ viele und sie brauchen Platz. Wir beneiden sie ein bisschen, weil sie wirklich einen schönen Raum haben. Besser als unserer. Unserer ist klein und nicht so schön. So, jetzt gehen wir in den ersten Stock. Hier steht die Klingel, mit der wir zum Unterricht läuten. Und das sind die Thermoskannen. Jeden Morgen gießt die diensthabende Klasse kochendes Wasser ein, damit alle Schüler im Unterricht Tee trinken können. Was etwas Besonderes ist. Es gibt wohl keine andere Schule, die es erlaubt, im Unterricht Tee zu trinken. Dann kam die erste Verordnung des neuen Präsidenten. Alle Schulbücher, die nach 1991 erschienen waren, sollten vernichtet werden. Stellen Sie sich das vor. Die Lehrbücher für Geschichte, für Literatur und so weiter. Es war sofort klar, dass unsere Wege auseinandergehen. Es kam zu Veränderungen im Ministerium und uns wurde klar, dass unsere Existenz bedroht war. Und nach dem Lyzeum? Ich werde den Geist des Lyzeums in mir behalten und weiter verbreiten. Das heißt nicht, dass ich Andersdenkende meiden werde. Bislang habe ich noch nie an einer Protestaktion teilgenommen. Aber ich würde gerne. Zum Beispiel am Tag der Freiheit. Manche unserer Schüler nehmen an solchen Aktionen teil. Aber wenn man anfängt, mit weiß-rot-weißen Fahnen durch Minsk zu laufen, dann kann es passieren, dass man von der Miliz mitgenommen wird. Ist alles Glückssache. Mein Bruder sagt, solange ich noch nicht volljährig bin, soll ich mich zurückhalten. Schließlich kann man auch mit dem Schlagstock eins auf den Kopf kriegen. Wir wollen ja noch studieren. Wir haben ja noch was vor. Ich werde meine Meinung erstmal für mich behalten. Под небом синим тихмарным гучная запою, под стягом бел червоном белый. Ладно. Ich bin hier durcheinander gekommen. Am 25. März hatten wir einen kurzen Schultag. Wir sind wie gewöhnlich nach Hause gefahren. Als wir uns der Metrostation Kostretschnitskaya nähern, sehe ich, wie große Gefangenentransporter vorbeifahren und Minibusse. Und alles ist vollgestopft mit den OMON, den Sondereinsatzkräften. Wir nennen sie Kosmonauten, wegen ihrer Montur. Vor dem Metro-Eingang steht ein Milizionär, der jeden genau mustert. Ich gehe an ihm vorbei. Also steige ich in meine Bahn und fahre nach Hause. 10 Minuten später wurde die Station geschlossen. Das sah schrecklich aus. Wenn man die Sondereinsatzkräfte sieht, die Fahrzeuge, man bekommt Angst. Angst, sich zu äußern. Силы их, ну, конечно, это ураживает. Начинаешь реально бояться уже на угол выказываться об чем-то. Не только на улицах или в интернете, там и в других местах. Belarus arrested hundreds of people, including dozens of journalists across the country. In Weißrussland gibt es jedes Jahr am 25. März landesweite Proteste gegen den autoritären Präsidenten Lukaschenko. In Minsk waren zahlreiche bewaffnete Polizisten sowie Fahrzeuge mit Wasserwerfern im Einsatz. Die Polizei nahm mehrere Journalisten in Gewahrsam. Erstmals seit vielen Jahren waren in Minsk auch Polizisten mit Schnellfeuerwaffen zu sehen. Es habe fast 1000 Festnahmen gegeben. In his 23 years as president, Lukashenko has stifled dissent and free media. Weißrussland gilt als letzte Diktatur Europas. Unsere Klassenlehrerin war bei der Kundgebung. Wir sollten nicht gehen, weil wir zu jung sind. Wir haben auf die Lehrer gewartet. Wir haben gerufen, es lebe Belarus, es lebe. Und Herr Valentin hat uns vom Tag der Freiheit erzählt. Dass vor 99 Jahren, am 25. März, zuerst mal die belarussische Volksrepublik ausgerufen wurde. Wir durften nicht zur Kundgebung. Das hätte zu Problemen für das Lyzeum führen können. Wir hätten nichts zur Demo beitragen können. Der Schulleiter meinte, Partisanen handeln im Verborgenen. Also haben wir an dem Tag das Lyzeum geputzt. Aber meine Bekannten waren da. Zwei wurden sogar festgenommen. Die Sondereinheiten haben alles abgewürgt. Zuerst dachte ich, es war halb so schlimm. Aber dann habe ich die YouTube-Videos gesehen. Sie haben richtig zugeschlagen mit ihren Schlagstöcken. Mein Bruder wurde von der Uni geworfen. Er war einer von denen, die festgenommen wurden. Er hat gerade seine 12 Tage abgesessen. Was ist los? Man wird ohne Grund festgenommen. Unsere Menschenrechte werden verletzt. Ich war bei seiner Gerichtsverhandlung. Это на самом деле, я шула по рассказу, что так у нас, то есть как бы приходишь на суд и настолько абсурдно, я просто разговариваю как с дурой. Судья, верховный судья, який має вищу адукацію, і він чує, і він якби слухає і лжесвідчення, і він їх приймає. Der Richter, ein gebildeter Mensch. Der hört sich falsch aussagen an und akzeptiert sie. Несправедливість така, і du sitzt da und du kannst nichts machen. Це дурня. Думаю, що ти дурень, але ні, я не дурень, я розумію, що ви мене підманюєте. Das ist so unrecht. Unsere Rechte werden verletzt. Man sitzt da und möchte lachen. Was am 25. März passiert ist, war schrecklich. Man hat ja alle durch die Bank festgenommen. Wer konnte, ist weggerannt. Den Rest haben sie einfach mitgenommen. War ein Gefangenentransporter voll, kam der nächste. Das war wohl so geplant. Sie haben 1000 Menschen festgenommen. Alle sind noch müde, schlafen im Stehen. Ich als diensthabender Schüler gieße gerade heißes Wasser in die Thermoskanne, damit sich die Schüler im Laufe des Tages Tee machen können. Wie erklären Sie den Kindern, Was in Belarus passiert? Ich habe nachgerechnet. Die Kinder sind circa 10 Jahre jünger als das Lukaschenko-Regime. Sie haben es ja nie anders erlebt. Die meisten unserer Kinder stammen aus Familien, die sich für die Geschichte und für das innenpolitische Geschehen interessieren. Einige nehmen selbst aktiv daran teil. Von dem, was in unserem Land vor sich geht, erfahren die Kinder nicht von mir, sondern von zu Hause. Ich sage den Kindern nicht geradeaus, wir in Belarus haben ein autoritäres Regime. Im Gegenteil, ich erzähle von unserer Verfassung, wie sie verabschiedet wurde, was für gute Perspektiven wir haben. Und dann schauen wir, was geschehen ist. Und warum? Die Kinder erleben ja, dass heute friedliche Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen werden. Wie jetzt gerade am 25. März. Sie bekommen mit, dass die EU die Staatsgewalt verurteilt. Sie besprechen das mit den Eltern. Sie bekommen es im Internet mit. Und wenn wir dann darüber reden, was vor 10, 15 Jahren passiert ist, und Sie jetzt erleben, dass nach den Wahlen immer wieder die gleichen Situationen entstehen, es gibt so eine Art Déjà-vu. Es bedarf oftmals keiner Erklärung. Ситуации. То есть отбывается дежавю. Мы уже это проходили. И мне часто мне не треба детям тлумачить, яны робять основы уже сами. Белорусский наш лицей, мы тебе уславляем. Белорусский наш лицей, мы тебе уславляем. Дух любови и свободы. Хай кряє тут завсёди і над нашим краєм, і над нашим краєм. Dass wir vor dem jetzigen Gerichtsgebäude, ehemaligen Lyzeumsgebäude, unsere Lyzeumshymne singen, ist eine Art Protest. Wir haben das schon oft gemacht. Aus den Fenstern schauen dann immer unzufriedene Gesichter. Vielleicht wundern sie sich, was diese Kinder und die Lehrer hier machen. Hurra! Wir haben uns daran gewöhnt. Wir gehen täglich ins Lyzeum und denken, uns passiert nichts. Tatsächlich könnten wir jeden Tag festgenommen werden. Das Risiko liegt vor allem bei den Lehrern. Was würde uns schon zustoßen, wenn etwas Schlimmes passiert? Wir sind Teenager. Wir müssten nicht die Verantwortung tragen. Vielleicht unsere Eltern. Aber die Lehrer? Wie sehr muss man seiner Sache treu sein, um jeden Tag seine Zukunft, seine Freiheit aufs Spiel zu setzen? Offiziell sind die Kinder zu Hause. Wir helfen ihnen bloß, sich auf die externe Reifeprüfung vorzubereiten. Und überhaupt trinken wir hier nur Tee und spielen Schule. Offiziell existiert das hier alles gar nicht. Manchmal denke ich darüber nach, wie es wäre, wenn ich mit meinen jetzigen Kenntnissen und Erfahrungen aus dem Lyzeum in meine alte sowjetische Schule zurückkehren würde. Wie würde ich mich fühlen und wie würde ich mich da benehmen? Wahrscheinlich wie Butter im Wasser. Wahrscheinlich wäre es noch langweiliger. Sicher würde es Streit geben, besonders in der Geschichtsstunde. Es wäre nicht so einfach für mich. Vielleicht würde man mich auch rausschmeißen. Мне можно на вот выперли потом, не ведаю. was die Freiheit des Denkens betrifft. Ich habe bemerkt, dass ich mich in den anderthalb Jahren hier als Persönlichkeit verändert habe. Als ich in der 8. oder 9. Klasse meiner vorherigen Schule war, wurden unsere eigenen Gedanken von den Lehrern so sehr unterdrückt, dass ich Angst hatte, etwas zu sagen. Nicht nur in der Schule, auch außerhalb. Jetzt denke ich, vor wem oder was soll ich denn Angst haben? Wissen Sie, durch den Unterricht am Lyzeum habe ich angefangen zu denken. Vor dem Lyzeum war ich wie eine saure Zitrone. Ich habe alles so angenommen, wie es kam. So geht es dem größten Teil der Bevölkerung. Denen ist egal, wer an der Macht ist. Die meisten schnallen einfach nicht, dass die politische Lage im Land von ihnen selbst abhängt. Sie denken nur darüber nach, wie sie bei den Löhnen und der Arbeitslosigkeit Geld verdienen und überleben können. Im Lyzeum begann das perspektivische Denken. Etwas fing an, sich zu bewegen. Dein Horizont hat sich um 360 Grad erweitert. Du fängst an zu verstehen, warum du so lebst. Wie du weiterleben willst. Unsere Menschen haben Angst vor Veränderungen. Sie wollen Veränderungen. Aber sie haben Angst davor. Es ist schwer, dieses Denken zu verändern, die Richtung zu wechseln. Ich sage den Kindern, dass es in unserer Verfassung das Recht gibt, zu protestieren. Dass das Volk der Ursprung der Macht ist und dass jeder seine Meinung äußern darf, solange sie den anderen Menschen nicht schadet. Ich sage, dass Terrorismus nicht nur von einzelnen Personen ausgehen kann, sondern von organisierten Strukturen wie dem IS oder auch einem Staat. Wenn ein Staat seinen Menschen verbietet, ihre in der Verfassung niedergeschriebenen Rechte auszuüben, müssen wir von Terrorismus gegen das eigene Volk sprechen. Und das ist etwas, was die Kinder verstehen müssen. Spielst du eigentlich? Ach, Schluss, lass uns nach Hause gehen. Ja, lass uns gehen. So, hier ist etwas Speck. Nehmen Sie noch ein Stück Wurst. Kann man gar nicht aufhören zu essen. Ich nehme gleich etwas, aber der Brei ist so lecker. Mit Rosinen. Der beste Brei ist Speck. Essen Sie auch etwas. Gerade ist große Pause und wir stärken uns alle. Kommen Sie an unseren Tisch. Wenn wir Geschichte unterrichten, verschweigen wir die von der Regierung ungeliebten Momente nicht. Im Gegenteil, wir vertiefen uns in diese Fragen. Zum Beispiel die Geschichte der belarussischen Volksrepublik. Wir lehren das Fach Gesellschaftskunde, was es in anderen Schulen nicht gibt. Wir nehmen die Deklaration der Menschenrechte und vergleichen sie mit dem realen Leben. Кожний пункт, що мається на увазі, як це адміністровано в реальному житті, наскільки це Uns hilft die Tatsache, dass wir unterschiedliche Lehrbücher haben. So entsteht eine kritische Breite. Die Kinder nutzen das heutige offizielle Lehrbuch, das Lehrbuch aus den frühen 90ern, als es hier noch mehr Freiheit gab, das von unserem Lehrer verfasste Lehrbuch und das polnische Lehrbuch, in dem die europäische Sichtweise enthalten ist. Unser zweites Studienjahr erhält 52 Lehrbücher. In einer regulären Schule bekommen sie 16. Перше, що кинулося в очі, це, напевно, відносини наставників до учнів. Підхід у них. Die Lehrer haben hier eine besonders offene Haltung den Schülern gegenüber. Nicht wie in den sowjetischen Schulen, so nennen wir die normalen Schulen. Hier gibt es die Möglichkeit, seine Gedanken zu äußern. Mehr Freiheit, das ist es, was das Lyzeum attraktiv macht. Und natürlich ist es ein anderes Niveau. Und die Atmosphäre, das ist echt unglaublich. Die Kinder kommen in der 8. Klasse her und wissen schon, was sie wollen. Wer nur die Zeit absitzen will, wird exmatrikuliert. Also bleiben nur die, die wissen, was sie von diesem Leben wollen. Es gibt gegenseitige Unterstützung, auch aus den anderen Studienjahren. Wir sind wie eine echte Familie. Dass wir unter solchen Umständen existieren, schweißt uns zusammen. Wir verstecken uns hier im Lyzeum wie Partisanen. Das ist aber schön. Es gibt immer eine Prise Aufregung. In meiner Familie arbeitet nur der Vater. Was er verdient, reicht, um das Essen zu kaufen. Es reicht zum Existieren. Aber das ist nicht das wahre Leben. Meine Mutter denkt genauso. Deswegen hat sie angefangen, Taschen zu nähen. Wir fahren zu Messen und verkaufen ihre Ware. Wir machen das auch, um einmal im Jahr rauszukommen. Einfach auf einem Fleck zu sitzen, das ist kein Leben. Und wenn einer gerne in Ruhe lebt? Wenn sich keiner bewegt, dann wird sich auch nichts verändern. Man muss ja nicht gleich Aktivist sein. Man kann auch beobachten, Bücher lesen, Filme schauen. Das hängt von deiner Persönlichkeit ab. Wenn ich zum Beispiel im Dorf geboren wäre, ich wüsste nicht, ob ich an meine kleine Heimat gebunden wäre oder unbedingt nach Minsk wollen würde. Ghana steht dazu. Sie hat ihr Dorf verlassen. Ich liebe mein Dörfchen. Ich habe eine nostalgische Sehnsucht nach dem Dorf. Wenn es da die Möglichkeit gäbe, etwas zu lernen, ich würde 100-mal da bleiben. Willst du dein Dorf nicht reformieren? Wie kann ich in dem Dorf etwas verändern? Bis ich erwachsen werde, ist das Dorf längst ausgestorben. Dann stell dir vor, dass man das auch auf ganz Belarus übertragen kann. Bis ich erwachsen werde. Ich meine das buchstäblich. Bis ich erwachsen werde, werden im Dorf noch 3 Omas über sein. Ich weiß wirklich nicht, was man da anstellen könnte. Die Schule wird bald geschlossen. Da gibt es nichts. Das ist nicht lustig. Mir ist zum Heulen, aber ich kann es nicht ändern. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach meinem Dorf sehne. Ich verstehe dich. Aber wenn ich an den Unterrichter denke, oh Gott. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wenn es im Dorf wenigstens eine sichere Arbeit gäbe, ich würde zurückgehen. Als Lehrerin. Das habe ich auch gedacht. Aber die Schule wird ja geschlossen. Warte, in welcher Tonlage singst du? Sollen wir den Auftritt absagen? Nein. Иди с памяти вон, бой за хлеб не на смех, это снег, только снег. Мої легкі дні не зачепляться ні. Ні біда, ні нуда, ні огонь, ні вода. Само щастя, сам сміх. Це сніг. Mädels, ich höre keinen Applaus. Eigentlich wollten wir dieses Gedicht zusammen als Lied singen. Aber jetzt hat er es einfach vorgetragen. Man konnte es ja hören, er hat regelrecht gesungen. Ich fand die Art, wie er es vorgetragen hat, sehr schön. Aber Sie können es auch gerne singen. Ich will nicht diese kaputte Gitarre spielen. Ich kann das nicht alleine singen. Ich kann das nur mit Adas zusammen. Das Werk der emigrierten Schriftsteller wurde schon Mitte der 90er aus dem offiziellen Schulprogramm genommen, weil sie eine nicht-sowjetische Seite der Realität zeigen. Das ist eine politische Entscheidung der Regierung. Das sind politische Entscheidungen, die die Regierung gemacht hat. Anfangs haben wir es getrennt. Belarussische Literatur, polnische, russische. Etwas später haben wir entschieden, dass es am besten sei, die Weltliteratur durchzunehmen, in der die einzelnen Literaturen ihren Platz haben. Zum Beispiel ist nach dem Ersten Weltkrieg so eine Art Gesamtheit entstanden. Hemingway, Remarque. Und wer war da bei uns? Radzi Marecki. Das ist ein Schriftsteller, der während der sowjetischen Zeit im Jahr 1938 hingerichtet wurde. Aber er hat viel geschafft. In gewisser Hinsicht war er sogar Remarque voraus. Er hatte seine jungen Jahre im Krieg verbracht und Tagebücher geschrieben. Später ist daraus eine Novelle entstanden. І писав дзённікі, а потім по гэтых дзённіках уже написав оповість. Also betrachten unsere Schüler diese drei Schriftsteller als etwas Ähnliches, als etwas miteinander Verwandtes. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Близьке, роднасне. Ось, так що ми не чужие в гэтым світі. Ну і другие, много таких. Es gibt viele Beispiele, in denen die europäische Literatur, die östliche und die unsere eine Verbindung haben. Leider gehen viele unserer Absolventen nach Polen und kommen nicht mehr zurück. Es ist wirklich schade. Dass später alle aus unserem Lyzeum ausreisen nach Europa? Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, für den Anfang ist es gut. Und was weiter daraus wird, hängt von denen ab. Außer meiner Mama und der einen Oma wollen alle in der Familie, dass ich hier weggehe. Mama sagt, mach, was du willst. Hauptsache, du bist zufrieden. Meine Eltern wollen, dass ich in Polen oder auch woanders studiere und danach zurückkehre mit meinen Kenntnissen. Das Schlimme ist, dass alle im Ausland studieren und dann da bleiben. Und keiner bringt sein Wissen mit nach Hause. Die talentierten Menschen bleiben weg und entfalten ihre Kenntnisse und Begabung woanders. Sie helfen nicht, Belarus aufzubauen. Doch klar, warum? Weil es hier keine Perspektive gibt. Um hier etwas auf die Beine zu stellen, würde man Kredite brauchen. Und um die abzubezahlen, bräuchte man zwei Leben. Wahrscheinlich müsste man zaubern können, um hier etwas Neues aufzubauen. Aber wenn alle Lyzeisten zurückkämen und anfangen würden, hier zu zaubern. Einige sehr begabte Schüler, auf die wir hier gehofft haben, sind weggegangen und abgetaucht. In Florida, Moskau. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ein ehemaliger Schüler hat 10 Jahre in Moskau gearbeitet. Er ist kürzlich zurückgekommen und bereitet hier ein interessantes belarussisches Projekt vor. Wenn sich die Umstände ändern würden, kämen ganz viele zurück. Da bin ich sicher. Sie würden ihre Aktivitäten in Belarus entfalten. Ich habe mich entschlossen, ich werde Deutsch lernen. Und dann fahre ich zum Konzert von einer deutschen Band. Der Bandname ist schwer auszusprechen. Dies ist eine relativ neue Band. Die hatten neulich ein Konzert in Berlin. Ich werde da unbedingt mal hin. Und du wirst 22, 22, 23 und du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du wirst 24, 25, 26 und du tanzt nicht mehr wie früher. Und du und deine Freunde, ihr seid alle am Studieren und ihr wartet auf, dass irgendwas passiert. Überhaupt eine Ahnung, wo du gerade stehst, und du verschwendest deine Jugend zwischen Treiben und WGs. Und du bist 21, 22, 23, du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du bist 24, 25, 26, du tanzt nicht mehr wie früher. Wie habe ich mein Lehrbuch geschrieben? Ich habe an die 40 gängigen Lehrbücher genommen, russische, lettische, litauische, polnische, ukrainische und unsere belarussischen, und habe daraus meine eigene Version gemacht. Ich habe versucht, alles Gute aus diesen Lehrbüchern zusammenzufassen und das eingefügt, was nirgendwo vorhanden war, nirgendwo. Die Geschichte der Krim beispielsweise, die gibt es in keinem anderen Lehrbuch in Gänze. Wem sie wann gehörte. Und wissen Sie, was das Spannende dabei ist? Der erste Inhaber eines Teils der Krim war der Sohn von Rachnieda. Also gehört die Krim vielleicht uns? Ich habe das mit Humor geschrieben. Wo ist denn unsere Katze hin? Die Ratte hier irgendwo rum. Sie ist von der prolligen Sorte. Sie springt auf den Tisch. Ich weiß, woher das kommt. Als sie ein Kätzchen war, hat ihre Besitzerin sie so gefüttert. Auf dem Tisch. Direkt aus dem eigenen Mund. Es ist schwer, sie umzuerziehen. Wir sollten die Tür schließen. Sonst frisst uns die Katze den Speck weg. Und wenn sie ihn nicht wegfrisst, dann beißt sie wenigstens rein. Außerdem ist da noch die Wurst. Die Wurst frisst sie als erstes auf. Tür zu. Wir versperren die Tür wegen der Katze. Ach, es ist wegen der Katze. Ich muss hier schnell an die Hälfte der Kinder. Es klingelt ja bald. Dann gehen wir mal arbeiten. Hat es schon geklingelt? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Denken lernen, ein Underground-Gymnasium in Minsk. Feature von Inga Lisingevich. Im Originalton hörten Sie Schüler und Lehrer des Jakub Kolas Lyzeums in Minsk, Belarus. Es sprachen Hansa Cipionka, Malina Ebert, Martin Engler, Christopher Heißler, Maria Mauer, Nastasia Rebo, Mandy Rutzki und die Autorin. Übersetzung aus dem Belarussischen Inga Lisingevich. Ton Martin Eichberg, Technik Jan Fraune, Regieassistenz Susanne Franzmeier, Regie Johanna Olausen. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Südwestrundfunk 2017. Gefördert durch das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung.